Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo zufolge entfaltete jüngst das südkoreanische Vorbereitungskomitee für den großen Marsch der Bürger und Studenten gegen Saad für den Abschluss des Friedensabkommens und gegen die USA in Yongsan, Seoul, eine Friedensaktion gegen die USA. Die Teilnehmer hielten vor der US-Militärbasis in Yongsan eine Kundgebung ab und verurteilten die Umweltverschmutzung durch die USA-Truppen. Zuvor gab es in der Umgebung des Tors Kwanghwa in Seoul eine Anti-USA-Kundgebung.